Sie wollen aus dem Höllenfeuer herauskommen, aber sie werden nicht aus ihm herauskommen. Und für sie gibt es beständige Strafe.